Kapitel 3, Übung A30. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Wie viele Lotto-Millionäre gibt es in Deutschland? Am 9. Oktober 1955 um 16 Uhr ist es zum ersten Mal passiert. In einem Hamburger Hotel drehten sich 49 Kugeln in einer Trommel und ein Kind durfte 6 Kugeln aus der Trommel nehmen. Das war die Geburtsstunde von 6 aus 49. An der ersten Spielrunde haben 257.914 Spieler teilgenommen. Heute beträgt die Anzahl der Lottoscheine 4.500.000. Den ersten großen Gewinn mit 6 richtigen Zahlen gab es im November 1955. Die Gewinnsumme war 180.000 D-Mark. Erst im September 1956 konnte Deutschland seinen ersten Lotto-Millionär feiern. Bis heute gibt es rund 1.500 Lotto-Millionäre.